Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Erste, was hier in Cannes beim Wettbewerb nach einem Film passiert, ist, dass man mit den Kollegen langsam die Treppen des Festivalpalais runterläuft und dann ziemlich direkt über den Film redet. Das geht dann meistens weiter bei den Schlangen, beim Anstehen zum nächsten Film oder abends beim Essen. Meistens, und deswegen erwähne ich es, ist man sich ja einig, aber in diesem Jahr scheint es etwas anders zu sein. Wir haben auch uns in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal gestritten, auch mit Anke Lewicke, die jetzt hier im Studio ist. Hallo. Haben wir uns wirklich schon gestritten? Ja. Okay. Habe ich nicht so mitbekommen, aber gleich. Können wir ganz gleich, ganz zivilisiert weitermachen. Aber erstmal grundsätzlich, was meinst du, sagt Kritikerstreit etwas über die Qualität von Filmen aus? Also spricht es eher für oder gegen die Filme? Na, ich würde sagen, es ist doch schön, wenn wir herausgefordert werden, wenn man so die Meinungen austauschen kann. Also ich würde sagen, das spricht für die Filme, aber vielleicht auch für eine gewisse Auswahl, dass ein Festival doch vielleicht auch einfach Filme in die Öffentlichkeit wirft, wo sie wissen, die bringen Diskussionen mit sich. Das gehört ja auch zu einem Festival und ich meine, Film wird ja auch dadurch lebendig, darüber, dass es einen Diskurs nach dem Sehen gibt. Wir haben ja über die Kontexte der beiden Osteuropäer im Wettbewerb schon gesprochen, Cold War von Pawlikowski und Leto von Serebrennikov. Lass uns doch jetzt mal in den Text gehen, auf die Leinwand, auf die Filme. Filme, die von Kunstfreiheit in unfreien Zeiten sprechen, das sind doch zwei hervorragende Filme. Ja, ich mochte beide Filme auch, aber vielleicht müssen wir dann doch ein bisschen mehr, fangen wir mal bei Leto, bei Sommer an. Der spielt ja Anfang der 1980er Jahre. Es geht um junge Menschen, die mit Rock die Welt verändern wollen. Und ich finde das Schwarz-Weiß ganz toll, weil Schwarz-Weiß könnte man immer sagen, melancholisch, sentimental, Blick zurück. Aber es hat so was Flierendes, öffnet so einen abstrakten Raum. Es gefällt mir unheimlich gut. Genauso bin ich sehr, sehr gerne bei diesen Diskussionen dabei, welche Musik macht man denn, welche Texte macht man, um seinen Unmut auszudrücken. Das hat mir alles sehr. Nein, jetzt kommt mein Aber, ja, das hört man schon. Aber letztlich, finde ich, bleibt mir so ein bisschen die Stimmung der Sowjetrepublik zu dieser Zeit dort ausgeblendet. Die habe ich so ein bisschen vermischt. Ich hätte einfach gerne mehr gesehen, wie sieht genau der Alltag aus. Man hört dann bei dem einen, ich habe meine Mutter angerufen, sie leben da alle in der großen Wohnung zusammen. Aber das hat man ja damals auch. Man hat tatsächlich in diesen großen Wohnungen geredet. Deshalb ist der Film für mich so, ja, seltsam steril an manchen Stellen. Aber er spricht ja genau davon, was es nicht gab. Ich meine, zum einen, ich brauche das gar nicht so sehr, weil natürlich, steril würde ich gar nicht sagen. Er beginnt mit drei Mädels, die auf ein Geheimkonzert flüchten. Und die Kamera schleicht dich quasi als viertes Mädel durch das Fenster. Die nehmen so eine Leiter und krabbeln dann drüber. Und wir sind dann also quasi auch so ein Mädel, das mitgucken kann. Und es gibt doch Szenen, die davon sprechen, wie diese Jungs so gerne mit wären bei, keine Ahnung, bei ihren großen Vorbildern. Die würden auch gerne mitsingen und auch diesen Trends folgen. Aber sie wissen, sie werden da nie wirklich mitkommen können. Und also die würden ja auch am liebsten Protestsongs singen. Aber die 68 vom Weißen Haus oder sie wissen, vom Kreml werden sie nie einen Protestsong singen dürfen. Wo ist die Repression in dem Film? Also aber das weißt du jetzt alles und das legst du mit rein. Aber nee, in aber irgendwelchen Bildern muss es doch auch mal aufploppen. In den Bildern im Rockclub, denn die dürfen ja dann da auftreten unter großen, nach großen Zensursachen, also wenn sie gecheckt werden. Und dann ist das Bild von den Füßen der Kinder, der Jugendlichen, die da sitzen und gerne mitwippen wollen. Eigentlich wollen sie aufstehen und mittanzen. Aber sie wippen nur so ein ganz bisschen. Und wenn sie zu viel wippen, dann werden sie schon wieder reglementiert. Ja, ich finde, das ist so diese Stimmung, die dieser Film sehr, sehr gut transportiert. Es geht hier auch um Sehnsüchte und Träume. Also ich finde, ich brauche den dokumentarischen Touch nicht. Aber es reicht mir zum Beispiel. Ich rede nicht von einem dokumentarischen Touch. Ich rede einfach von dem Gefühl der Repression, was da war. Aber ja, was da war, ist nämlich, dass sie einfach nicht das machen konnten, was sie machen. Es sind doch beides Filme. Sowohl Cold War, zu dem wir jetzt auch langsam kommen sollten, spricht doch darüber, dass es gibt keine Kunst ohne Welt. Und ich werde hier eingesperrt quasi in eine Zeit. Die sind ja auch immer in ihren engen Räumen, rauchen, reden darüber. Es muss ja auch viel über Dialog gemacht werden, weil sie es eben nicht machen dürfen. Das ist ja auch so der Künstler als impotent, der gar nicht mehr rauskommt. Aber dann mal eine Frage, warum nutzt der Film so viel westliche Musik, um das Lebensgefühl zu transportieren? Es gibt ja diese tollen Videoclips-Einlagen, die ich auch alle ganz, ganz schön fand. Aber dadurch wird doch quasi so ein westliches Lebensgefühl auch aufgestülpt. Und dieser Zusammenhang, da damals Vietnamkrieg und Afghanistankrieg wird einmal kurz aufgemacht, aber dann auch aber schon wieder zugemacht. Aber es geht ja eben genau um diese Band-Kino, die eben geguckt hat, wie geht sie mit den Rock-Einflüssen aus dem Westen um und wie positioniert man sich als russischer Künstler, der abgeschottet ist von dieser westlichen Welt. Und genau aber du kannst dich nur positionieren, auch innerhalb eines Films, wenn im Rücken deine eigene Welt ist. Aber es ist ja auch ein Eingriff von Kirill Serebrennikov. Er schenkt ja quasi aus seiner heutigen Sicht diesen Jungs von damals jene Freiheit, weil in diesen Clips passiert ja alles das, was sie machen wollen würden. Und am Ende der Clips steht dann jemand mit einem Schild und sagt, so ist das nie passiert. Ja, das ist auch die interessanteste Figur, die ich immer häufiger genutzt hätte. Das ist auch so eine Mephisto-Figur. Also der eigentlich will, dass was passiert. Ja, ja. Und da finde ich den Film dann auch wieder interessant, weil er sich für heute auch öffnet. Weil ganz klar ist, heute passiert es eben auch nicht. Du könntest genau diese Szenen heute auch so mit anderer Musik nachstellen und es passiert nichts. Das finde ich dann wieder interessant, wie der aktuelle Bezug durch diese Figur aufgemacht wird. Das, was ja auch total spannend ist, um mal überzuleiten, ist, dass zwei osteuropäische Filme quasi behandeln das Thema, wie bewege ich mich als Künstler in einem System, das mir nicht alle Freiheiten schenkt. Das ist eben bei Pavel Pawlikowskis Cold War auch der Fall. Ein Musiker, der in Polen ist, sich verliebt und der am Anfang ja, noch die Musik machen kann, aber dann aufgefordert wird, doch in dem Folklore zu bisschen gehen. Mehr Folklore zu machen. Ja, aber das Interessante ist doch einfach, dass es erstmal darum geht, auch diese folkloristische Musik weiter aufzuspüren und am Leben zu halten, weil sie ja einfach ein Stück Geschichte Polens ist, was dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht mehr so erwünscht war, was auch unheimlich mannigfaltig ist. Also diese Musik, die man hört, ist ja ganz begeisternd am Anfang. Und diese Musik soll dann aber wieder zweckentfremdet werden für stalinistische Zwecke. Und er verliebt sich eben in eine der jungen Sängerinnen und sie treffen sich dann wieder in Paris. Und ich fand den ersten Teil unheimlich spannend, gerade auch diese Parallele, was man mit Musik alles ausdrücken kann. Aber das Leben in Paris ist mir doch dann wieder sehr französisch auch so ein bisschen dargestellt. Und man hat so das Gefühl, ach, der Jazzclub der 60er Jahre, da wird mir der Film so ein bisschen sentimental. Und vielleicht bin ich jetzt ein bisschen redundant, auch da fehlt mir dann der Film, heißt der Kalte Krieg. Aber wie beeinflusst, manipuliert der Kalte Krieg die Gefühle dieses Paares, was sich dann aus den Augen verliert? Ich meine, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Es ist ein sehr minimalistischer Film. Also jede Szene, muss man sich vorstellen, geht auf einen Punkt hin und dann endet sie. Und dann beginnt eine neue Szene. Das ist ein Minimalismus, Miniaturen. Das ist hart. Das ist auch im Festivalzirkus ein bisschen unfair, weil der Film natürlich auch sehr viel von uns verlangt. Aber es geht ja um das Leben im Exil. Pawlikowski hat mit seinen Eltern Polen verlassen mit 14. Der hat ja auch etwas mitgenommen. Nennen wir es Folklore. Und dieser Künstler, der im Exil auch da wieder impotent ist, er wäre ja gerne der große Jazzsänger und dann gibt es Riesenpartys mit den französischen Intellektuellen und die Polen versuchen da irgendwie mitzumachen, aber werden dann doch wieder abgewiesen. Aber er assimiliert sich doch, wenn ich mal den Ausdruck so benutzen darf und sie eben nicht. Und da ist ja dieser Konflikt und dieser Konflikt zwischen den beiden, der wird ja eigentlich auch nur wieder angedeutet. Und da finde ich es eben so interessant, dass von ihr so eine Sehnsucht rauskommt, die er einfach wegblendet. Und da hätte ich vielleicht einfach gerne mehr erfahren, als zu sehen, wie die beiden dann nachts im schönsten Schwarz-Weiß da entlang der Seine fahren. Und dann sehe ich auch noch die Notre Dame im schönsten Licht und so. Das ist doch da in diesem Moment auch mal ein bisschen kunstgewerblich. Kunstgewerbe finde ich immer so ein Totschlagargument in dem Fall. Es geht ja um das Nicht-Ankommen-Können. Es ist ja das Leben der beiden. Aber da sind sie doch gerade in Paris. Nein, es in ist ein Stadt Film über Illusionen, den man hinterherjagt und die man nie erreichen wird. Was sind das für Illusionen? Nennen Sie mir, die sehe ich in dem Film. Sie kommt, die Illusion, großer Star zu werden in seinem eigenen Heimatland, um das zu machen, was man liebt, nämlich Kunst, weil alles einem nicht erlaubt wird. Und mit welcher Kunst? Und mit welcher Kunst? Also mit der aus deiner Heimat nicht, also musst du auch da wieder gucken, aber mit welcher Kunst. Bist du nachher mexikanische Popsongs singen oder so? Ja, genau, also Korruption auch. Aber da die Frage, warum der Mann nicht für sie ihre Kunst schreibt, warum lässt ihr Mann sie diese französischen Chansons singen und ist auch noch stolz darauf? Also er verbiegt sie ja quasi. Natürlich, das ist ja ein reiner Verzweiflungsakt. Dann lässt er noch den polnischen Text von einem seiner französischen Ex-Geliebten übersetzen, die das noch mit furchtbaren französischen Metaphern kaputt macht, weil sie natürlich keine Ahnung hat von polnischen schwarzen Augen, die sich irgendwie nicht treffen. Ich grätsche hier nur ungerne rein. Eigentlich hätten wir noch 7 andere Filme aus dem Wettbewerb, über die wir reden könnten, aber vielleicht hier exemplarisch die beiden, die uns eigentlich am meisten fast beschäftigt haben. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter.